sieben Jahre seinem Herrn gedient. Herr, meine Zeit ist um. Nun möchte ich gern wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir meinen Lohn. Und nachdem der Herr mit Hansens treuen Diensten so zufrieden gewesen war, gab er ihm den entsprechenden Lohn. Einen Klumpen Gold, der so groß war wie Hansens Kopf. Sorgsam wickelte Hans den Klumpen in sein Tüchlein, nahm ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Da kam ihm ein Reiter entgegen, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd dahertrabte. Da sagte Hans ganz laut: Ach, was ist das Reiten doch schön. Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuh und kommt so schnell weiter. Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß? Ich habe einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerad halten. Auch drückt es mich auf der Schulter. Weißt du was, Hans? Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen. Von Herzen gern. Aber ich sag euch, ihr müsst euch sehr damit schleppen. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold, half Hans dann auf das Pferd, gab ihm die Zügel in die Hand und erklärte: Wenn es nun geschwind gehen soll, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp, hopp, rufen. Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd so frank und frei daherritt. Nach einer Weile wollte er, dass es schneller geht, schnalzte mit der Zunge und rief hopp, hopp. Das Pferd setzte sich in raschen Trab und ehe er merkte, was geschah, wurde er abgeworfen und landete im Graben. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der mit seiner Kuh gerade des Weges kam. Hans suchte seine Glieder wieder zusammen und sagte verdrießlich zu den Bauern: Das Reiten ist ein schlechter Spaß, besonders mit einer Mähre wie dieser, die einem abwirft, dass man sich den Hals brechen kann. Ich setze mich nie wieder drauf. Da lobe ich mir eure Kuh. Da kann man mit einer Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein noch seine Milch, Butter und seinen Käse jeden Tag gewiss. Was gebe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? Der Bauer erklärte sich sofort zum Tausch bereit und Hans willigte mit tausend Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh weiter, immer dem Dorf seiner Mutter zu. Je näher der Mittag kam, umso drückender wurde die Hitze. Und das Haus seiner Mutter lag noch weit entfernt. Es war ihm so heiß, dass ihm die Zunge am Gaumen klebte. Dem Ding ist abzuhelfen. Ich will jetzt meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er band die Kuh an einen dürren Baum und da er keinen Eimer hatte, hielt er seine Ledermütze darunter. Aber so sehr er sich auch bemühte, es kam kein einziger Tropfen Milch zum Vorschein. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf seinem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. Als Hans ihm von seinem Missgeschick erzählte, erklärte der Mann, die Kuh sei wahrscheinlich ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen oder zum Schlachten tauge. Ei, ei, wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man zu Haus so ein Tier abschlachten kann. Was gibt es da für Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug. Ja, wenn ich so ein junges Schwein hätte, das schmeckt ganz anders. Und noch dazu die Würste. So ließ sich Hans von dem Metzger gern zu einem Tausch überreden, ließ das Schweinchen von dem Karren losmachen und zog weiter. Bald danach gesellte sich ein Bursch zu ihm, der eine schöne weiße Gans unter dem Arm trug. Hans bekam schon Lust auf einen fetten Gänsebraten und als der Bursche mir erzählte, dass er erfahren habe, dass eben jemanden im Dorf ein Schwein gestohlen worden sei und es wäre doch sehr arg, wenn er mit dem gestohlenen Schwein entdeckt würde, da wurde dem guten Hans sehr bange zumute. Ach, helft mir aus der Not. Ihr wisst wiederum besser Bescheid. Nehmt mein Schwein und lasst mir eure Gans. Der Bursch nahm das Schwein und trieb es so schnell wie möglich auf einen Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, wieder seiner Sorge entledigt, mit der Gans unterm Arm seiner Heimat zu. Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Das Rad schnurrte und er sang dazu. Ich schleife, ich schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Es dauerte auch nicht lange, da fragte der Mann. Wo habt ihr die schöne Gans gekauft? Die habe ich nicht gekauft, die habe ich für mein Schwein eingetauscht. Und das Schwein? Das habe ich für meine Kuh gekriegt. Und die Kuh? Die habe ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd? Dafür habe ich einen Klumpen Gold gegeben, der so groß war wie mein Kopf. Und das Gold? Das war der Lohn für 7 Jahre Dienst. Da sagte der Mann zu Hans, er solle doch Schleifer werden. Dazu brauche er nichts weiter als einen Schleifstein. Und er könnte dann jederzeit das Geld in der Tasche springen hören und sein Glück machen. Dann hob er irgendeinen ganz gewöhnlichen schweren Feldstein auf und reichte ihm Hans, der ihm dafür die Gans gab. Mit vergnügtem Herzen lud Hans den Stein auf und ging weiter seines Weges. Ich muss in einer Glückshaut geboren sein. Alles, was ich wünsche, trifft ein. Indessen, da er seit Tagesanbruch auf den Beinen war, begann er müde zu werden. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen und wollte dort rasten und sich mit einem frischen Trunk laben. Er legte den Stein behutsam neben sich auf den Brunnenrand und wollte sich zum Trinken bücken. Da stieß er ein klein wenig an und der Stein plumpste in die Tiefe. Hans sprang vor Freude auf und dankte Gott für seine Gnade, dass er ihn auf eine so gute Art, ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von dem schweren Stein befreit hatte. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last ging er weiter, bis er daheim bei seiner Mutter war. So glücklich wie ich ist kein anderer Mensch unter der Sonne. Ein kleines Mädchen, das lebte ganz allein auf der großen Welt. Der Vater und die Mutter waren schon lange tot und es hatte niemanden auf der Welt, der ihm half. Es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, in dem es wohnen konnte und nicht einmal ein Bettchen, um zu schlafen. Es besaß eigentlich nur mehr die Kleider, die es auf dem Leibe trug. Zu essen war ihm nur ein kleines Stückchen Brot geblieben, das ihm ein mitleidiger Mensch geschenkt hatte. Das Mädchen war aber lieb und gut und versuchte noch anderen zu helfen. Und eines Tages, als es sich wieder einmal so von aller Welt verlassen vorkam, ging es hinaus aufs Feld. Und wie es so ging und den Grillen lauschte, die auf der Wiese ihr Lied sangen, begegnete ihm ein armer Mann, der ganz abgemagert aussah. Guten Tag, mein liebes Kind. Hast du nicht etwas zu essen für mich? Ich habe seit Tagen nichts bekommen und bin so hungrig. Ich habe auch nicht viel, aber du tust mir leid. Und darum will ich dir alles geben, was ich besitze. Und es reichte dem armen Mann das ganze Brot, das es bei sich trug. So ging das Mädchen weiter seines Weges und freute sich über die Vöglein, die hoch oben auf den Bäumen zwitscherten. Da sah es, dass eine kleine Schwalbe aus dem Nest gefallen war und jämmerlich nach der Mutter schrie. Es nahm den Vogel behutsam in die Hand und kletterte auf den hohen Baum, in dessen Ästen das Nest lag. Vorsichtig legte es das Schwalbenkind zu seinen Geschwistern und stieg dann wieder den Baum hinunter. Und als es unten ankam, waren seine Füße ganz zerschunden. Aber es war froh, der Vogelmutter ihr Junges zurückgebracht zu haben. Wie das Mädchen nun so weiterging, traf es ein Kind, das vor Kälte zitterte und weinte. Es friert mich so. Hast du nicht etwas, was ich mir um die Schulter nehmen kann? Ich habe nur dieses alte Tuch, aber wenn es dich wärmt, sollst du es haben. Das Mädchen hüllte das Kind in das alte Tuch ein, das es noch von seiner verstorbenen Mutter hatte. Das Kind bedankte sich und lief seines Weges. Etwas später traf das arme Mädchen noch ein zweites Kind, das kein Jäckchen hatte. Dann eins, das keine Schuhe mehr besaß und schließlich noch eines, das keinen Rock anhatte. Und immer gab es willig seine Sachen her, um den armen Kindern die Not zu lindern. Schließlich hatte es nur noch sein dünnes Hemdchen an. Und so ging das Mädchen weiter und immer weiter, bis es schließlich in einen dunklen Wald kam. Und gerade als es finster zu werden begann, kam noch ein kleines Mädchen, und das war so arm, dass es nicht einmal ein Hemdchen anhatte. Und da dachte das Mädchen: Das Kind sieht so krank aus, und darum will ich ihm das Letzte geben, was ich besitze. Und so gab es ihm sein Hemdchen und dachte, dass es ja dunkel wäre und niemand des Weges kommen würde. Und wie es so dastand und gar nichts mehr auf dem Leibe trug, da hörte es aus der Dunkelheit plötzlich eine liebe Stimme. Komm her zu mir, mein armes Mädchen. Ich habe gesehen, dass du gut bist und sogar dein Letztes gibst, wenn jemand in Not ist. Komm, ich will dich beschenken. Und das Mädchen lief in die Richtung, aus der die Stimme kam. Ich komme! Ich komme! Und auf einmal wurde es ganz hell. Und vom Himmel fielen viele goldglitzernde Taler herab, so leuchtend wie Sterne. Und auf einmal hatte das Mädchen auch wieder ein Hemdchen an, ein ganz neues aus feinem Leinen. Kurz darauf stand es auch noch in einem neuen, schönen und warmen Kleid da und hatte weiche, lederne Schuhe an den Füßen. Dann fand es einen Korb, der mit den schönsten Sachen zum Essen und zum Trinken angefüllt war, die es jemals gesehen hatte. Dann sammelte das Mädchen alle Taler vom Boden auf und war reich fürs ganze Leben. Sehr arm. Seine Mühle war schon alt und sein Haus war klein und lag weit entfernt von der Stadt. Aber trotzdem war er nicht unglücklich, denn er hatte eine Tochter, die schöner war als alle anderen Mädchen in der Nähe, und er war auch unsagbar stolz auf sie. Nun geschah es eines Tages, dass er bei Hof zu tun hatte und dabei mit dem König selber ins Gespräch kam. Und da er nicht so dastehen wollte wie irgendein armer kleiner Müller, so sagte er zum König: Mein König, ich habe eine Tochter. Die ist nicht nur schöner als alle anderen Mädchen im Lande, sie ist auch viel klüger. Sie versteht es nämlich, einfaches Stroh zu Gold zu spinnen. Da horchte der König auf und sprach zum Müller: Das ist eine Kunst, die ich wohl zu schätzen weiß. Wenn deine Tochter wirklich so geschickt ist, wie du sagst, dann bring sie mir morgen auf mein Schloss und ich werde sie auf die Probe stellen. Am anderen Morgen kam der Müller mit seiner Tochter auf das Schloss. Der König nahm sie gleich bei der Hand und führte sie in eine Kammer, die ganz mit Stroh angefüllt war. Dann wies er auf das Spinnrad, das in der Ecke stand, und sagte zu ihr: Jetzt mache dich gleich an die Arbeit. Du hast die ganze Nacht Zeit. Und wenn du bis morgen früh all diese Stroh nicht zu Gold gesponnen hast, musst du sterben. Dann holte er einen Schlüssel hervor, sperrte die Kammer selbst zu und ging mit großen Schritten davon. Da saß nun die arme Müllerstochter ganz allein in der Kammer und wusste keinen Rat. Sie hatte nämlich nicht die geringste Ahnung, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte. Und ihre Angst wurde von Minute zu Minute größer. Schließlich wusste sie nicht mehr aus und ein und fing an, schrecklich zu weinen. Da ging auf einmal die Tür auf und ein kleines Männchen trat ein und sprach. Guten Abend, Jungfer Müllerin. Was ist denn los? Warum weinst du? Und das Mädchen antwortete mit halb erstickter Stimme. Ach, weißt du, ich soll Stroh zu Gold spinnen und das kann ich doch gar nicht. Was gibst du mir, wenn ich dir's spinne? Mein Halsband. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich dann vor das Spinnrad, begann zu spinnen und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen und schon war die erste Spule voll. So ging's weiter bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen glänzten vor purem Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König und als er die Spulen mit schillerndem Gold entdeckte, war er erstaunt und beglückt zugleich. Doch war er noch immer nicht des Goldes satt und darum ließ er die arme Müllerstochter in eine riesige Kammer bringen, die ganz mit Stroh angefüllt war. Und sagte, wenn es dir gelingt, all diese Stroh in einer Nacht zu Gold zu spinnen, dann sollst du meine Gemahlin werden. Als das Mädchen allein in der Kammer saß und vor Angst schon wieder zu weinen anfangen wollte, da ging abermals die Tür auf, das kleine Männchen erschien und sprach. Was gibst du mir, wenn ich dir noch dieses Mal das Stroh zu Gold spinne? Ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte. So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind. Also gut, du sollst haben, was du verlangst. Das Männchen spann noch einmal das ganze Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und die ganze große Kammer mit der schillernden Pracht angefüllt fand, so wie er es gewünscht hatte, hielt er Hochzeit mit dem Mädchen. Als ein Jahr vergangen war, brachte sie ein schönes Kind zur Welt. Und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da aber stand es eines Tages plötzlich vor ihr und sprach. Nun gib mir, was du mir damals versprochen hast. Da hatte die Königin das Gefühl, ihr Herz müsse ihr zerreißen und fing so sehr zu jammern und zu weinen an, dass sogar das Männchen mit ihr Mitleid bekam. Und so sagte es zu ihr. Gut, 3 Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, kannst du dein Kind behalten? Nun überlegte die Königin die ganze Nacht lang. Sie dachte an alle Namen, die sie jemals gehört hatte. Außerdem schickte sie einen Boten ins Land, der sich weit und breit erkundigen musste, was es sonst noch für Namen gäbe. Am 3. Tag kam der Bote zurück und erzählte der Königin eine seltsame Begebenheit. Er habe zwar keinen neuen Namen finden können, aber als er zu einem hohen Berg gleich hinter dem dunklen Wald gekommen sei, dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, da hätte er ein kleines Haus entdeckt. Und davor hätte ein Feuer gebrannt und vor dem Feuer sei ein lächerliches Männchen auf einem Bein auf und ab gehüpft und habe laut geschrien. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Nun könnt ihr euch vorstellen, wie froh die Königin war, als sie den Namen hörte. Und als bald danach das Männchen hereintrat und fragte, nun, Frau Königin, wie heiß ich? Da lächelte sie und meinte zuerst, heißt du Kunz? Nein. Heißt du vielleicht Heinz? Nein. Dann machte die Königin eine Pause und tat so, als ob sie angestrengt nachdachte und fuhr fort. Oder heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt. So schrie das Männchen und wurde ganz rot vor Zorn und in seiner Wut stieß es mit dem linken Fuß so tief in die Erde, dass es in dem Loch versank und nie mehr gesehen wurde. Thank you. Königin, die saß mitten im Winter an einem Fenster mit einem Rahmen aus schwarzem Ebenholz, blickte auf die herabfallenden Schneeflocken und nähte. Dabei stach sie sich in den Finger und 3 Tropfen Blut fielen in den Schnee. Als sie das sah, dachte sie bei sich, ach, wenn ich doch ein Kind hätte, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein mit einer Haut so weiß wie Schnee, mit Lippen so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Sie nannte es Schneewittchen. Doch nachdem das Kind geboren war, starb die Königin. Ein Jahr später nahm sich der König eine andere Gemahlin, die sehr schön war. Aber sie war stolz und hochmütig und konnte es nicht leiden, dass jemand schöner war als sie. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel und wenn sie sich hineinschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Als Schneewittchen heranwuchs, war es so schön wie der klare Tag, viel schöner als die Königin. Und als diese einmal wieder ihren Spiegel befragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da wurde die Königin gelb und grün vor Neid. Als sie keine Ruhe mehr fand, rief sie einem Jäger: Bring das Kind hinaus in den Wald, ich will es nicht mehr länger sehen. Du sollst es töten und sein Herz und seine Lunge als Beweis mitbringen. Aber der Jäger brachte es nicht über das Herz, Schneewittchen zu töten, und er legte an seiner Statt ein junges Reh, schnitt ihm Herz und Lunge heraus und brachte sie der Königin. Schneewittchen irrte nun mutterseelenallein durch den Wald. Endlich sah es ein kleines Häuschen. In diesem Häuschen war alles klein und zierlich und sehr rein. Da stand ein kleiner Tisch mit 7 kleinen Tellern, Löffeln, Gabeln, Messern und natürlich 7 Becherlein. An der Wand standen 7 Bettchen, sauber weiß überzogen. Als es dunkel wurde, kamen die 7 Zwerge und sahen sofort, dass jemand in ihrem Haus gewesen sein musste. Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat von meinem Brot genommen? Wer hat von meinem Müschen gegessen? Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten, hä? Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Riefen die Zwerge. Schneewittchen erschrak sehr, als es die Zwerge sah. Sie waren aber so freundlich, dass das Mädchen gleich seine Angst vergaß und ihnen dann erzählte, was ihm geschehen war. Und als die 7 fragten, ob Schneewittchen bleiben wollte, antwortete es: Ja, von Herzen gern. Nachdem die Königin glaubte, Schneewittchen sei tot, fragte sie wieder ihren Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist noch 1000-mal schöner als ihr. Aufs Neue, wie sie Schneewittchen umbringen könnte. Sie verkleidete sich als alte Krämerin und ging mit vergifteten Kämmen zum Haus der Zwerge. An der Tür überredete sie das Mädchen, ihr einen Kamm abzunehmen, und als sie sich damit kämmte, wirkte das Gift sofort und Schneewittchen fiel ohne Besinnung nieder. Zum Glück wurde es bald Abend und die 7 Zwerge kamen zurück. Sie schöpften gleich Verdacht und fanden auch den giftigen Kamm, den sie gleich aus den Haaren lösten. Die Königin befragte wieder ihren Spiegel und auch dieses Mal bekam sie die gleiche Antwort. Sie bebte vor Zorn und beschloss: Schneewittchen soll sterben, und wenn es mein eigenes Leben kostet. Sie verkleidete sich in eine alte Bauersfrau vergiftete einen Apfel und ging zum Haus der sieben Zwerge. Schneewittchen wollte sie nicht einlassen, aber sie redete so lang, bis es ihr endlich den Apfel abnahm und in die giftige Hälfte biss. Gleich darauf fiel es tot zur Erde. Und als sie wieder daheim angekommen war, fragte sie den Spiegel und er antwortete dieses Mal: Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Als die Zwerge abends nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen tot. Darauf legten sie es in einen gläsernen Sarg und hielten abwechselnd Wache. Eines Tages kam ein Königssohn in den Wald und sah das schöne Mädchen so regungslos im Sarg liegen. Da sagte er zu den Zwergen: Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Die Zwerge wollten ihn nicht hergeben, nicht um alles Gold in der Welt. So schenkt ihn mir, ich kann nicht leben ohne Schneewittchen. So rief er seine Diener, die den Sarg forttrugen. Und als sie dabei über einen Stein stolperten und den Sarg dabei kräftig erschütterten, da fiel Schneewittchen das giftige Apfelstück aus dem Hals. Es öffnete die Augen und hob den Deckel von dem Sarg in die Höhe. Wo bin ich? Du bist bei mir. Ich hab dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir auf meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Die Hochzeit wurde ein prächtiges Fest. Schneewittchen und der Prinz tanzten die ganze Nacht. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.